Am 30. April wird die alte Guillotine weggebracht und eine neue aufgestellt, an welcher Charles-Henri Sanson nach den inzwischen gewonnenen Erfahrungen alle Veränderungen hat vornehmen lassen, die zur Ausführung mehrerer aufeinanderfolgender Hinrichtungen nötig sind. Man hat die letzte Hand an die Guillotine gelegt. Es lässt sich nicht leicht ein Todesgerät denken, welches besser dasjenige vereinigt, was man der Menschlichkeit schuldig ist und das Gesetz fordert. Lautet der zeitgenössische Kommentar des Redakteurs der Zeitschrift La Révolution de Paris. Wenigstens solange die Todesstrafe nicht abgeschafft ist. Und fügt hinzu? Man sollte aber auch die Hinrichtungszeremonie verbessern und alles, was an das alte Regime daran erinnert, daraus verbannen. Der Karren, worauf man den Verurteilten zur Richtstätte fährt, die auf den Rücken gebundenen Hände, wodurch der Verurteilte zu einer knechtischen Haltung genötigt wird. Und so weiter. Diese ganze Zurüstung geziemt sich nicht für eine aufgeklärte, menschliche und freie Nation. Ein anderer Vorwurf, den man dieser Todesstrafe machen kann, besteht darin, dass man dem Verurteilten zwar den Schmerz, aber den Zuschauern nicht den Anblick des Blutes erspart. Die traurigen Überreste des Opfers den Augen der Volksmenge zu entziehen, war eine der drei grundsätzlichen Forderungen Guillotins gewesen. An den mit dem letzten Herzschlag aus der Halsschlagader hervorschießenden Blutstrahl hatte keiner gedacht. Man sieht dasselbe von der Schneide der Guillotine herabfließen und das Pflaster an der Stelle, wo sich das Schafott befindet, benetzen. Ein so widriges Schauspiel sollte den Augen des Volkes nicht geboten werden. Eine neue Ära der strafenden Justiz ist angebrochen. Da hat das Volk nicht mehr das Recht, den Mörderstaat, la chose publique, auch öffentlich zu kontrollieren. Da dieses Schauspiel das Volk mit dem Gedanken des Mordes bekannt macht, und wenngleich solcher Mord im Namen des Gesetzes ausgeübt wird, so wird durch seine Wiederholung doch jede Teilnahme zu einer bloßen kalten Neugierde abgestumpft. Kurz, nicht la populace, der Pöbel, der Mob, den man so verlogen beschuldigt, hat die Furien der Guillotine und die blutrünstige Menge hervorgebracht, sondern die moderne bürgerliche Gesellschaft. Hört man nicht bereits die Menge sagen, dass diese Todesstrafe für Verbrecher, die man bis jetzt hingerichtet hat, viel zu sanft sei? Und in der Tat haben mehrere derselben das Ansehen gehabt, als trotzten sie dem Tode. Das Volk wird so entsittlicht, dass es auf Rache sinnt, anstatt sich mit der Gerechtigkeit zu begnügen. Vernunft sollte herrschen. Wie der deutsche Revolutionär in der französischen Nationalversammlung, Orateur du genre humain à l'Assemblée nationale de France genannt, Sprecher der Menschheit vor Frankreichs versammelter Nation, gesagt hat, le discordant fédéralisme des sectes s'évanouit dans l'unité, l'indivisibilité de la raison. Der zwieträchtige Föderalismus der Sektierer vergeht zu nichts in der Einheit und Unteilbarkeit der Vernunft. Die Einheit von Republik und Vernunft ist die Gemeinsamkeit von Revolution und Aufklärung. Die Revolution im Auftrag der gesamten Menschheit, damit endlich für alle dieselben reinen, von allem überflüssigen Beiwerk befreiten Maße die gleiche Verbindlichkeit haben. Die Revolution schafft Ordnung. Während die Revolutionäre und Konterrevolutionäre sich bekämpfen und umbringen und das Volk immer elender dran ist. 1. August 1793. Einführung des metrischen Systems. Konventsbeschluss zur Verwüstung der aufständischen Vendée. Großes Komplott entdeckt. Paris mit Feuer und Schwert zu verheeren in der Zeit vom 10. August bis zum 15. Die Patrioten von Frauen ermorden zu lassen und von Pfaffen in Weiberkleidern. Marie Antoinette von Österreich teuflischen Angedenkens ihr aufs Gerippe, dieser Schurkin, Komplizin der Verräter, welche die Städte Condé, Mainz und Valenciennes ausgeliefert haben, der Rebellen der Vendée, des Schurken von englischem Minister Pitt, die Paris aushungern wollen und die braven Sans-Culotten ermorden. Die infame, blutgierige Medici Antoinette, die verräterischen Generäle, die treulosen Abgeordneten, die unehrlichen Verwaltungsbeamten, die pflichtvergessenen Richter, die konterrevolutionären Priester, die Wucherer, Aufkäufer und Spekulanten, die Intriganten und Verschwörer, kurz, eure wahren Blutsauger.